Вы не устали? Sind Sie nicht müde? Нисколько. Keine Spur. Я слишком возбужден. Ich bin zu aufgeregt. А вы нет? Sie nicht? Есть, пожалуй, немного. Etwas schon. Ведь это моя первая поездка за границу. Es ist ja meine erste Auslandsreise. Я хочу принять ванну. Ich will ein Bad nehmen. И прилечь. Und mich hinlegen. Вы хорошо спите? Schlafen Sie gut? Вам шум не мешает? Stört Sie der Lärm nicht? Мне все равно. Es ist mir egal. Я сплю крепко. Ich schlafe fest. Вы рано встаете? Sind Sie Frühaufsteher? Да, я встаю рано. Ja, ich stehe früh auf. Утренний час дарит золотом нас. Morgenstunde hat Gold im Munde. Согласен с вами. Ich stimme Ihnen zu. Я пошел. Ich gehe schon. Мы скоро увидимся. Wir sehen uns bald wieder. Эй, ваш ключ. Hallo, Ihr Schlüssel.